Was stehst du da? Siehst so fremd? Sie sitzen ja alle im Totenhemd. Was fisch dich an? Bist du mir krank? Ah, ein ungereimter Gedank. Ich trinke jetzt einen Becher Wein. Der macht das Hirn von Dämpfen rein. Ja! Sitz! Red zu ihnen ein freundlich Wort. Ihr Leute, seid ihr auch recht am Ort. Ihr seht mächtig fremd mir aus. Und Pentenfetter Jedermann, wollt ihr uns wiederum treiben fort? Das schafft ihr nicht so leicht, Putzmaus. Dafür ist euer Koch zu gut. Auch geht der Wein recht warm ins Blut. Freu mich, dass ich hier sesshaft bin. Jawohl, nur bloß, mir steht zu Sinn, wie ihr da seid hereingelaufen. Als könnte ich euch alle kaufen und wiederum verkaufen auch. Dass es mir nicht so nahe ging wie eines Fingernagels Bruch. Was soll uns dieser grobe Spruch? Was meint er nur mit diesem Ding? Die Reden sind sonst nicht sein Brauch. Geht die Rede gleicherweise auf mich? Ist recht eines reichen Mannes Red. Ja, überfrech und aufgebläht. Dein Blick ist starr und fürchterlich. Für was willst du mich strafen? Sprich! Dich strafen, Süße, ist mir fern. Lieb dich gleich meinem Augenstern. Hab müssen denken von ungefähr, wie deine Miene beschaffen wär, wenn dir auf eins zukäm die Kund, dass ich müsst sterben zu dieser Stunde. Um Christi Willen, was ficht dich an? Mein Buhle traut, mein lieber Mann, ich bin bei dir, sieh doch auf mich, dein bin ich heut und ewiglich. Wenn ich dann sprich, bleibst du bei mir? Willst dort bei mir sein, so wie hier? Willst mich geleiten zu der Stätte und teilen mein eiskaltes Bette? Fielest ohnmächtig mir zu Füßen, so hätte ich meine Frage zu büßen. Wollt ich trotzdem des Weges locken, täte das Blut im Adern stocken. Wär mir gedoppelt Marterqual, wenn ich müsst sehen mit eigenen Augen, wie deine süßen schwürne Taugen. Und wie du lösest deine Hände aus meinen Händen gar am End. Und deinen Mund von meinem abtrennest in der letzten Stund. Ihr lieben Vettern und Leut, mein Liebster ist besonders heut, weiß nicht, was ich mich soll versehen. Könnt ihr mit Rat mir nicht beistehen? Er sitzt nicht fröhlich und gepaart und redt von Dingen. Aus der Art hab nie zuvor ihn so gesehen. Weiß nicht, was ihm mag sein beschehen. Was fällt ein Vetter Jedermann? Habt ihr leichte Melancholie? Wenn nicht, was sonst ficht euch an? Kenn das! Sitzt hinterwärts der Stirn, ist eine Trockenheit im Hirn. Musst brav eins trinken mit Vergunst, dass dir der Wein das Hirn auftunst. Gehört euch Absud in den Wein, aus Mietswurz, Veilchen oder Hanf. Ihr Buben, mache ich heiß den Wein, dass er fast glühend aufdampft. und tue Zimmet und Ingwein. Hab sagen hören, es gibt einen Stein. Den trägt die Schwalbe auch. Den haben die großen Ärzte im Brauch. Heißt Celidonius. Nein, Chalcedon, hab öfter reden hören davon. Ist mächtig gegen Melancholie. Ich weiß, wenn es mit der Sympathie-Kurier sei. Ist giftiger Hauch im Spiel hier oder böser Blick? Wär mir mein Liebster also krank, ich tät's probieren, ohne Wang. Was tät's probieren? Es ist geheim, darf in gemeinem Mund nicht sein. So. Verliert sonst seine verborgene Kraft. Ach, von wo hast du die Wissenschaft? Hast halt einmal und geht's nicht breit. Sag's aber ihr ins Ohrenlein. Oh Gott, wo ist das? Gut. Das schafft ihm ein verdicktes Blut. Oh, ja. Einen armen und beschwerten Mann käme die Melancholie nicht an. Was heißen Sie, wenn ich die Spieler dann eben zum Blasen und Geigen streiche? Ja, muss immer der Trübsinn weichen. Sie wollen anhelfen zu singen, was? Davon schon öfter eine genau. Darf aber ein süchtig Lied nur sein. Kennt ihr das Lied, was anhebt? So. Wenn süßen Freuden geht die Zeit, tralala, die Blümlein blühen weit und breit. Davon, so dünkt mich, ist einer zur Stund, wenn er es anhört, werden gesund. Ich weiß ein anderes, singen wir das. Ein was? Ein was? Wenn's regnet, ist nass. Fröhlich, Vettern und liebe Gäste, mir ist nicht just recht wohl gewesen. Ein Trunk hat mich gemacht gesund. Jetzt grüße ich erst meine Tafelrund. War mir, als leg was auf der Brust, nun habe ich doppelt Lebenslust. Bin froh, dass wir beieinander sein, ist mir ein rechter Freudenwein. Schwillt mir das Herz so übervoll, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, Liebe und Freundschaft, die zwei sind viel wert. Wer die hat, das Herz nicht mehr begehrt. Kommt Wein dazu und Saitenspiel, so ist schon übermaßen viel. Ich hab euch recht lieb, ihr lieben Gäste. Ich bitte euch, nützt die Stund aufs Best. Genützt eine schöne Stund mit Hand und Auge und Herz und Mund. Ja, lasst euch nicht lang gebeten sein und singt uns eins, lieber Vetter, mein. Mein dünner Vetter, Uwe, Uwe, jetzt kommt sein Lied vom Kahalkenschnee. Hee hee hee hee hee hee.